Kokain ist nur Paarung, ein kapitales Verbrechen. Es war keine Kunst, sich am hilflosen Wesen zu rächen. Abtreibung ist Mord, Abtreibung ist Mord. Abtreibung ist Mord, Abtreibung ist Mord. Was soll das dumme Gerede von uns unmutbarer Last? Güterabwägung, nur weil im Moment ein Kind nicht passt. Die Entscheidung der Eltern wird vom Charakter der Willkür getragen. Sie bestimmen über Leben und Tod, sie haben das Sagen. Abtreibung ist Mord, Kindermord. Abtreibung ist Mord, Kindermord. Doch die Finanzierung ganz legal, wir können es kaum fassen. Geschieht ganz selbstverständlich durch unsere Krankenkassen. Gespart wird sonst fast überall.